wickedness increase, wickedness increase. Guten Abend bei Sachzwang FM. Sachzwang FM heute mit dem Thema Urknall der Moderne. Wir hören zwei Aufsätze, der erste von Alfred Sohn Rethel, bisher noch nicht in der Sendung gewesen. Alfred Sohn Rethel, der sich vor allem mit seinen Arbeiten zu Warenform und Denkform einen Namen gemacht hat, die manche so kryptisch fanden, dass sie ihn Alfred Sohn Rätsel genannt haben. Freunde wie Adorno zum Beispiel. Von ihm hören wir einen Vortrag, den er am 27. Mai 1987 gehalten hat, mit dem Titel Von der Wiedergeburt der Antike zur neuzeitlichen Naturwissenschaft. Da wir den Vortrag leider nicht im Originalton haben, muss Dr. Indoktrinator als automatische Lesemaschine herhalten. Dieser Vortrag beschäftigt sich vor allem mit der Renaissance und der Genese des Frühkapitalismus. Einen anderen Ansatz wählt der zweite Aufsatz, der von Robert Kurz stammt. Robert Kurz hat seinen Artikel genannt Der Knall der Moderne mit Moneten und Kanonen. Ein Blick in die Urgeschichte der abstrakten Arbeit. Auch er beschäftigt sich mit der Genese des Frühkapitalismus, allerdings anhand der These, dass die Moderne mit der Erfindung des Sprengstoffs beginnt, des Schießpulvers. Dr. Indoktrinator wünscht also interessante zwei Stunden. Im späten Mittelalter und Beginn der Renaissance, das heißt vom 13. Jahrhundert an, erblühten in Italien die ersten europäischen Stadtkulturen. Sie resultierten aus der revolutionären Ablösung der in den Städten existierenden feudalistischen Geschlechterherrschaft durch die Zunftherrschaft des Populo. Im Mittelalter war jeder ritterliche Sitz eine Festung, mit Bindung nach innen, Feindschaft nach außen. Florenz zum Beispiel war eine dichte Ansammlung von mehr als 250 solcher Festungen, die zu Türmen aufgestockt wurden, weil ihre Herren sich für ihre Fehden gegeneinander den Vorteil der größeren Höhe verschaffen wollten. Das siedende Pech ließ sich ja nur von oben nach unten verwerten. In San Gimignano kann man solche Türme heute noch sehen. Um 1250 aber erhob sich der Popolo in Florenz mit seinen miteinander verschworenen Zünften als erster bewusst illegitimer und revolutionär-politischer Verband, so Max Weber, siegreich gegen die Adelsherrschaft. Er zwang die Schleifung ihrer Festungen bis zu einer Höhe von 25 Ellen, verbot dem Adel das öffentliche Waffentragen und proklamierte das Zunftregiment des Primo Popolo, beziehungsweise die Republik der Popolanen. Führend in diesem Regiment waren die Zünfte der Kaufmannschaft. Und Max Weber betont, dass der Sieg des Popolo in den italienischen Städten allgemein bedingt war davon, dass das Kaufmannskapital die Führung über den Popolo, das heißt über die Handwerkszünfte, errungen hatte. Der Umsturz ging einher als Sieg der propäpstlichen Guelfen, der die Verbannung der prokaiserlichen Ghibellinen nach sich zog. Dem folgte nach 10 Jahren, also 1260, ein Rückschlag durch die Rückkehr der Ghibellinen, die ihrerseits die Guelfenfamilien verbannten. Doch in diesen ersten 10 Jahren seiner Herrschaft, 1250 bis 1260, brachte es der Primo Popolo zur Schaffung des Goldflorin als internationaler Handelswährung und zu dem Bau des Bargello-Palastes für seinen Capitano. Nachzutragen, dass 1250 im Jahr des Aufstands der Staufenkaiser Friedrich II. In Palermo starb, der letzte der großen feudalen Herrscher. Um 1282 erneuerten dann die Guelfen die Herrschaft des Popolo, nun aber auf Dauer. Und 1293 gab er sich seine Verfassung durch die Ordinamenti della Giustizia. Die oberste Instanz war der Priorenrat der Zünfte. 7 Arti Mariori der Kaufmannszünfte und 7 Arti Minori der Handwerkszünfte. Praktisch lag die Macht bei den Arti Maiori, denn deren Mitglieder allein konnten die Staatsämter bekleiden. Podesta, Capitano della Milizia, Confalonieri, die Bannerherren. An Ehrgeiz und Begeisterung für die Sache ihrer Stadt bewirkte die Befreiung vom Feudalismus geradezu eine Explosion. Maßstab dafür bietet das Bauprogramm des etablierten Popolo. 1283 die Santa Maria Novella, 1294 das Battistero, 1296 der Dom Santa Maria del Fiore, 1295 Santa Croce, 1298 der Palazzo Vecchio, 1301 San Marco, 1330 der Campanile della Badia, 1334 Giotto's Campanile und von 1284 bis 1328 der Bau einer neuen, stark erweiterten und verstärkten Stadtmauer, Terzo Cercio, mit 15 mächtigen Toren und 73 befestigten Türmen und, wie gesagt, 1255 schon der Bargello. Unmittelbar gediehen viele Projekte dieses Riesenprogramms nicht weit über die Grundsteinlegung oder die Grundmauern hinaus. Denn Florenz teilte den schweren Rückschlag den die Krise des Feudalismus in Trecento, dem 14. Jahrhundert, auch über Italien brachte. Für Florenz begann er 1334 mit der Schuldenverweigerung des englischen Königs Edwards III., welche die Bankhäuser der Bardi und Peruzzi an den Rand des Bankrotts brachte und die Stadt den Reichtum kostete, mit dem sie ihr Bauprogramm durchzuführen gedachte. »1348 brach die Pest aus, der furchtbare Schwarze Tod, durch den die Stadt etwa ein Drittel ihrer Bevölkerung verlor. 1378 folgte der Aufstand der Ciompi, der ausgebeuteten und verelendeten Verlags- und Heimarbeiter der Textilgewerbe und der Färbereien, die für das Kaufmannskapital die Handelsware erzeugten. Erst 1382 konnte das innere Sozialgefüge wiederhergestellt werden, in dem der Popolo seinen ursprünglichen Erfolg errungen hatte, das heißt die Vorherrschaft des Kaufmannskapitals. Und innerhalb dieser Vorherrschaft wusste sich Cosimo de' Medici Anfang des nächsten, also des 15. Jahrhunderts, die kaufmännische und politische Überlegenheit zu erwerben, die ihm verblieb, auch ohne jedes öffentliche Amt und Abzeichen, Kraft dessen ihm sein kluger Vorteil hätte bestritten werden können. Mehr als 100 Jahre später erwarben die Medici schließlich doch den Herzogtitel von Florenz, 1531. Der internationale Handel, an dem die Florentiner Großkaufleute reich wurden, war vor allem der mit Wolltuch, das von der Arte della Lana, teils durch die heimische Verlagsproduktion erzeugt, teils aber aus Flandern beschafft und durch die Arte di Calimala gefärbt und veredelt wurde, um in die Levante der Araber nach Bagdad und ins Oströmische Reich nach Byzanz verschifft zu werden. Es war deshalb von größter Bedeutung für die Florentiner, dass sie 1406 die Pisaner besiegen und den lang ersehnten Hafen und damit die eigene Verschiffung ihrer Waren übernehmen konnten. Wegen der starken Versandung des Pisaner Hafens erwarben sie 1421 das Nutzungsrecht auf den Hafen von Livorno. Ab 1386 begann die florentinische Bautätigkeit sich wieder zu regen, aber zu ihrem vollen Zug kam sie erst zu Anfang des Quattrocento, und zwar mit einer Inspiration und einer Künstlerherrschaft, als ob sie an die heroische Zeit der 1290er Jahre hätte anknüpfen wollen. Künstler von ungewöhnlichem Range erschienen. Filippo Brunelleschi, Architekt und Ingenieur. Lorenzo Ghiberti, Bildhauer und Metallgießer. Donatello, Bildhauer. Michelozzo, Bildhauer und Architekt. Masaccio, Maler. Paolo Uccello, Maler. Luca della Robbia, Bildhauer. Leon Battista Alberti, Architekt. Piero della Francesca, Maler. Sie alle gefolgt von Botticelli, Leonardo da Vinci und Michelangelo. In diesen Namen fasst sich der einzigartige Vorrang zusammen, durch den Florenz zur repräsentativen Kulturstätte der Renaissance in Europa wurde. Dem strukturellen Status dieser Männer als manueller Produzenten, Handwerker und Künstler gilt im Folgenden mein besonderes Interesse. Der Zunftordnung gemäß waren die Künstler Handwerker und gehörten zu den Arti Minori ebenso gut wie die Weber und Färber in den Verlagsgewerben. Sie waren auf ihre Lehrzeit in einer Werkstatt angewiesen, um ihre elementare Bildung zu erwerben. Ein Bildhauer vom Range Donatellos war von Zunft wegen ein bloßer Tagliapietro, ein Steinhauer, wie jeder Bauarbeiter. Freilich war er, wie Brunelleschi, Ghiberti, Uccello und andere, durch eine Goldschmiedelehre gegangen. Doch auf der Leistung dieser zunftgemäßen Handwerker ruhte der Aufbau ihrer glorreichen, unabhängigen Stadt, und jeder Bau einer Kirche, einer Straße, Brücke, Stadtmauer oder jeder beliebige sonstige Teil des enormen Bauprogramms war eine kommunale Angelegenheit der ganzen Stadtgemeinde. Nicht mehr wie ehedem die separate Großtat eines Adelsgeschlechts oder Bischofs wie in der feudalistischen Zeit. Dementsprechend prächtiger, architektonisch kunstvoller waren jetzt die Bauten. Das ging in erster Linie Handwerker an, die zu Architekten heranwuchsen. So Brunelleschi, der 1402, wahrscheinlich mit Donatello, nach Rom ging, zur zeichnerischen Bestandsaufnahme der baulichen Überbleibsel der Römerzeit. Dabei prägten sich ihm die Phänomene der Perspektive und Optik ein. Um sie verstehen und erforschen zu können, fehlte ihm jedoch die Mathematik, deren Nutzen für seine gesamte Praxis er begriff. Zurück in Florenz setzte er sich mit Paolo Toscanelli in Verbindung, dem hervorragenden Florentiner Mathematiker, Freund von Cusanus und Regiomontanus. Toscanelli erwies sich als aufgeschlossen, aber er betrieb die Mathematik in der traditionellen, scholastischen Art, fernab von jedem Bezug auf Probleme einer konstruktiven Praxis, wie die, welche Brunelleschi zu ihm führten, so dass dieser mit seinen Fragen den hohen Gelehrten zunächst in arge Verwirrung versetzte. Aber Toscanelli entdeckte in diesem Schüler eine hervorragende Begabung für mathematisches Denken und blieb bis zu dessen Tod im Jahre 1446 über 40 Jahre lang sein Freund und Lehrer. Er überlebte ihn und sandte ihm eine gewichtige Würdigung nach, in der er seine hohe Bewunderung für diesen Schüler aussprach, von dem er glaube, mehr gewonnen zu haben, als er ihm habe geben können. Brunelleschi begriff seine Zielsetzung im Sinne von Wissenschaft, aber nicht als die des Altertums oder die der mittelalterlichen Scholastik. Er nannte sie Scienza Nuova, neue Wissenschaft, und so sah sie auch Galilei noch 200 Jahre später. Die berühmteste Leistung Brunelleschis ist der Kuppelbau zur Kathedrale Santa Maria del Fiore. Mit Recht. Nicht nur, weil diese Kuppel größer und schwerer ist als irgendeine bis dahin erbaute, größer als die des römischen Pantheon und die der Hagia Sophia von Byzanz, aber auch als die spätere der Peterskirche in Rom und die von St. Paul in London, sondern weil er sie auf eigene und heiß umstrittene Initiative ohne Verschalung aufführte. Damit begann er 1421 und in demselben Jahr brachte er es auch noch zur Ausführung des Ospedale degli Innocenti des Florentiner Findelhauses, an dem er den architektonischen Renaissance-Stil begründete durch die Gleichgewichtung der horizontalen mit den vertikalen Strebungen. Nach 1436, der Beendigung des Kuppelbaues, noch ohne die Laterna freilich, war Brunelleschi noch mit Festungsbauten in Pisa, in Castel Pisano sowie im Elsa-Tal beschäftigt und mit Flussregulierungen von Arno und Po. Der Arno war 1333 in ähnlich katastrophaler Weise übergetreten, wie es 1966 geschehen ist. Aber wie steht es nach Brunelleschis Werk und Beispiel um den Fortgang der weiteren Künstler in Florenz? Wie sind sie über die Engigkeit des Zunftreglements hinausgelangt? Die nächste Bewegung war eine Umkehrung der Richtung, in der die geistige Bildung die Künstler ergriff, nämlich durch die Initiative des Gelehrten statt des Künstlers. Die Aneignung von Mathematik seitens des Meisters, der nicht aufhört, manueller Produzent zu sein, fördert die Einheit von geistiger und körperlicher Arbeit, die die einzigartige Errungenschaft der Renaissance ausmacht. Sie entwickelte sich, allgemein gesprochen, als Frucht der Emanzipation vom Joch des Feudalismus, mit der die Renaissance überhaupt einsetzt. Sie beginnt somit als Brückenschlag über die mittelalterliche Kluft zwischen dem lateinsprachigen Gelehrtentum und dem Analphabetentum des arbeitenden Volkes. Die Einheit von geistiger und körperlicher Arbeit entwickelt sich durch die ganze Renaissance hindurch und vollendet sich im Punkt des Überganges von der Renaissance in die Neuzeit. Und in diesem Übergang schlägt die Einheit um in die neue Kluft zwischen Wissenschaft und industrieller Lohnarbeit. In der Renaissance-Entwicklung der Einheit von Hand und Kopf lässt sich in Florenz eine Stufenleiter des Fortschritts im mathematischen Denken von Meister zu Meister durch Quattrocento und Cinquecento hindurch verfolgen. Im Jahre 1434, also noch zu Lebzeiten Brunelleschis, ließ sich in Florenz eine außergewöhnliche Persönlichkeit, Leon Battista Alberti, nieder, der die Richtung umkehrte und die Bildung zu den Künstlern trug. Alberti stammte aus einer ursprünglich Florentiner Adelsfamilie, die exiliert worden und in Frankreich zu Wohlstand gelangt war. Aber 1428 hob Florenz den Bann auf und legte so den Weg für Leon Battista frei. Dieser hatte in Padua das mittelalterliche Gymnasium absolviert mit dem Trivium und dem Quadrivium und in Bologna sein Universitätsstudium abgeschlossen. Er war alles andere als ein Praktiker des Handwerks, vielmehr ein typischer Gelehrter. Damit verband sich aber bei ihm eine starke künstlerische Begabung. Alberti richtete seine geistigen Interessen auf die Kunst als sein spezielles Objekt. Mit seinen 12 oder 14 Büchern, die er in Florenz verfasste, wurde er zum ersten und in ganz Italien berühmten Theoretiker der Kunst und der Handwerkstechnik. Übrigens war Leon Battista ein großer Degenfechter, ein glänzender Reiter und ein athletischer Kämpfer. Kein Wunder, dass Jakob Burckhardt ihn als Idealfigur des Renaissance-Menschen verehrte. Den Anfang machte Alberti damit, dass er zu den Künstlern in ihre Werkstatt ging, zu Brunelleschi, Donatello, Michelozzo, Ghiberti, Luca della Robbia, sie zu seinen Freunden machte und ihnen in geduldigen Wiederholungen die Elemente der Perspektive und die Anfangsbegriffe der Mathematik, die Gesetze der Farbenlehre, des Metallgusses und der menschlichen Anatomie zu vermitteln unternahm. Das war keine Kleinigkeit, da es in der Vulgärsprache geschehen musste, in der solche Dinge noch nie ausgedrückt worden waren und die dazu weder die nötigen Worte hatte, noch über ihre Grammatik im Klaren war. Wie etwa kann man einem manuellen Produzenten beibringen, was ein mathematischer Punkt ist, dass er nicht ein Fleck oder Klecks ist, sondern ein rein abstrakter, ganz und gar unanschaulicher Begriff. Etwa 100 Jahre später hatte Albrecht Dürer in Nürnberg mit denselben Schwierigkeiten zu tun. Alberti seinerseits schöpfte aus seiner Tätigkeit mit den Künstlern die Erfahrung und die Kenntnisse, die er in seinen Schriften genauer austrug. Diese verfasste er zumeist auf Lateinisch und auf Toskanisch, das er selbst erst zu schaffen hatte. Von Albertis Schriften, damals noch Manuskripte, sind einige verloren gegangen. Die existierenden sind diese: De pictura della pictura, über die Malerei. De statua, über die menschliche Figur und ihren Knochenbau, Donatello gewidmet. Dell'architettura, mit Widmung an Brunelleschi. Ludi Mathematici, Spiele mit der Mathematik, ein kleines, aber weit gelesenes Werk. De re edificatoria, unvollendet, als enzyklopädisch zusammenfassendes Werk und als Ersatz für den unverständlichen Vitruv geplant. La cura della familia, die Pflege der Familie. Und schließlich Regula della lingua toscana, Grammatik und Lexikon. Diese letztgenannte Schrift war die erste philologische Bearbeitung der Volkssprache und hat in deren Entwicklung zur Schrift- und Kultursprache sehr Wichtiges geleistet. Gleichwohl hat Alberti seinen Kampf für die Volkssprache und ihre Gleichachtung mit dem Latein in Florenz verloren. Das Festhalten am Latein war Ausdruck des Festhaltens an scholastischen Denkgewohnheiten und Pedanterie, also ein Hemmnis für den emanzipativen Trend, aus dem die Renaissance sich speiste. Kein Zweifel, dass die langfristige Tendenz der Epoche in die Richtung der Aufwertung der Volkssprache wies, und diesem Ziel war, angefeuert durch die Erfahrungen aus seiner Kulturgemeinschaft mit den Künstlern, gerade Alberti mit enthusiastischer Zuversicht verschworen. Geradezu gegenläufig dazu war im Quattrocento die Bewegung des Humanismus, der die Wiederbelebung, wörtlich Renaissance, der Antike und ihres Schrifttums begleitete. Eine Welle von echter und weniger echter, aber umso affektierterer Begeisterung für das Griechische und Lateinische erwuchs daraus in den Kreisen der Gebildeten, vor allem der Dichter, gekoppelt mit einer verächtlichen Abwendung von der Vulgärsprache und ihrer Anpreisung. Aber Alberti glaubte der Hochchance der Volkssprache so sicher zu sein, dass er im Jahre 1441 ein Experiment auf ihre Gleichstellung mit der lateinischen Hochsprache wagte. Durch Vermittlung von Piero de' Medici, Sohn des Cosimo, ließ er einen Wettbewerb ankündigen, darin bestehend, dass an einem bestimmten Tage, dem 22. Oktober 1441, im Dom eine Reihe von Originaldichtungen in der Vulgärsprache über das Thema De Amicitia öffentlich vorgelesen würden. Der Sieger sollte einen silbernen Kranz erhalten, der dem Wettstreit den Namen Certamen Coronario eintrug. Die Sache wurde sofort Volks- und Staatsangelegenheit, und die Humanisten und Literaten, die im Dom ihre Dichtungen vorzutragen pflegten, vermehrt um zahlreiche Popolanen, aber auch die Signoria, die Regierung, der Erzbischof und die hohe Geistlichkeit, sowie die 10 Richter, von denen Poggio, Flavio Biondo und Aurista zu den produktivsten Humanisten zählten, füllten das Auditorium. Aber die Wendung des Publikums gegen die Vulgärsprache und für die Privilegierung des Latein erwies sich als so überwältigend, dass es zum Wettstreit gar nicht kam. Der Kranz wanderte in den Schatz des Domes und der Versuch ging aus, in einer neuen Verfestigung des lateinischen Sprachmonopols für das offizielle und kulturelle Schrifttum in Florenz bis tief in das 16. Jahrhundert. Um das in einer Epoche Grundsätzliche zu erfassen, hat man sie als Produktionsverhältnis anzugehen. Ich erwähnte schon, dass mein besonderes Interesse dem jeweiligen Status des Produzenten gilt, oder sagen wir dem Status desjenigen, der in seiner Epoche im anerkannten Ruf des Produzenten steht. In der Renaissance war das der Arbeiter, der durch seine Befreiung von der Knechtschaft des Feudalismus Eigentümer seiner Wohn- und Werkstätte und damit seiner unmittelbaren Arbeitsbedingungen geworden war und sich zur Verbürgung seines Produzentenstatus mit den anderen seines Fachs zu einer Zunft zusammenschloss. Er ging durch seine fachliche Lehrzeit hindurch, um Lesen, Schreiben und Rechnen zu lernen und sich aus dem Analphabetentum zu erheben, in dem er vor seiner Emanzipation befangen gewesen war gegenüber dem lateinsprachlichen Monopol der mittelalterlichen Geistesarbeiter. Olschki spricht den Produzenten der Renaissance als experimentierenden Meister an, weil er sich auf die Einheit von körperlicher und geistiger Arbeit hin entwickelte und dabei in seiner handwerklichen Praxis von künstlerischer Initiative und damit von einer Lockerung des Zunftzwanges nicht abzuhalten war. In Florenz jedenfalls war dies in großartiger Weise der Fall. Und immer wieder zeigt sich der hohe Nutzen der Mathematik für die Geistesbildung und für die Kunst dieser Meister. Ein herausragendes Beispiel dafür ist Piero della Francesca, der Künstler, der in der Folge von Brunelleschi und Alberti vor allem zu nennen ist. Il monarca della pittura di nostri tempi, nennt ihn Lucio Pacioli. Er ist der Maler, der an Durchdachtheit und geistigem Niveau Leonardo da Vinci am nächsten kommt. Um die Mitte des Quattrocento hat er einen Traktat über die Perspektive herausgebracht. Ich weiß von meinem Vater, dass er auf der Düsseldorfer Kunstakademie noch aus dem Werk des großen Piero die Perspektive gelernt hat. In seinem Traktat ist Piero nach einer Methode der mathematischen Deduktion verfahren, mit der er, wie Olschki hervorhebt, der projizierenden Geometrie und dem More Geometrico Descartes vorgegriffen hat. Wenige Jahre vor seinem Tode, 1492, hat er fast erblindet noch eine kleine Schrift De Corporibus Regularibus verfasst über die regulären Polyeder, die er aus dem Timaios entnommen hatte. Man kann also sagen, dass in der Reihe der Renaissance-Künstler Piero der Erste gewesen ist, der die Mathematik aus eigenem bewältigt hat, sie aber eher spekulativ platonisierend verstand. Ein anderer unmittelbarer Nachfolger Albertis, Francesco di Giorgio Martini, 1438 bis 1502, hat das allerdings wettgemacht. In seinem Trattato di Architettura Civile e Militare verwendet er sein auch nicht geringes Verständnis der Mathematik für die Probleme der Befestigung gegen artilleristische Feuerwaffen, die sich seit Mitte des vorhergehenden Jahrhunderts entwickelt und verbreitet hatten. Auch die Flotte der Türken war durch ihre Bestückung mit Kanonen eine gefährliche Bedrohung. Daher die hochaktuelle Bedeutung von Giorgio Martinis Traktat. Er geht in detaillierte Untersuchungen ein über die qualitativen Verhältnisse zwischen Röhrenlänge, Breite und Dicke aller Arten von Kanonen, zwischen dem Gewicht der Geschosse und der Pulvermenge, zwischen der Explosivkraft und der Schusslinie unter verschiedenen Winkeln, zwischen der Entfernung und dem Impact der Geschosse, zwischen der Widerstandskraft der Festungsmauern und der Stoßkraft der Kugel, und wie die Bauart der Festungen demgemäß beschaffen sein müsse, in welcher Höhe und Dicke der Mauern, gerade oder polygonal etc. Er betont aber auch, dass über all diese Einzelheiten nichts Definitives auszumachen sei, bis nicht die Ballistik der artilleristischen Geschosse bestimmt worden sei, und das geschah bekanntlich erst über 100 Jahre später, durch Galileis Definition der Geschosskurve als Parabel. Ganz Italien war von der Türkendrohung seit dem Fall von Byzanz 1453 und dem von Otranto 1480 am Eingang zur Adria in Atem gehalten. Und nicht nur Italien. In manchem ist man bei Giorgio Martini an Dürer und seine Befestigungslehre von 1527 für Nürnberg erinnert. Immerhin rückten die Türken 1528 vor Wien. In Italien war Urbino ein spezielles Zentrum dieser Ängste, aber auch der Vorsorge für den Widerstand. Federico da Montefeltro war Feldmarschall und Besitzer einer einzigartigen, von ihm selbst angelegten Spezialbibliothek der Mathematik, die in der zweiten Hälfte des Quattrocento ein starker Anziehungspunkt für die hervorragendsten Meister wurde, auch solcher aus Florenz, als das dortige Überhandnehmen des Humanismus seit der Gründung der Platonischen Akademie durch Lorenzo de Medici 1460 ihnen den Verbleib in Florenz verleidete. Martini wurde allerdings schon vorher von Federico an seinen Hof berufen, aber dann fanden sich vor allem Leon Battista Alberti und seine Schule ein, ferner Piero della Francesca, Mantegna, Bramante, Michelozzo, Leonardo und andere. Leonardo ragte unter den Meistern, die das Niveau des mathematischen Denkens erklommen hatten, natürlich um Haupteslänge heraus. Aber sein Fall ist eigentümlich und komplex. Er war nicht ein Meister, sondern anderthalb oder zwei Meister in einer Person. Auf der einen Seite war er Maler, also mit seiner sinnlichen Persönlichkeit zu einem Höchstmaß von Sensibilität gesteigert. Auf der anderen Seite war er auf den Tausenden seiner Manuskriptblätter als experimentierender Zivil- und Militäringenieur in rein gedanklicher Inspiration mit dem Tasten nach Naturgesetzen befasst, die eine vollkommene Abstraktion von der Sinnenwelt der Wahrnehmung voraussetzten. Als Maler benutzt er Handwerkszeug wie die anderen Künstler der Renaissance, mit denen er um Aufträge wetteifert. In seinen gedanklichen Grübeleien ist er einem begrifflichen Apparat auf der Spur, den er verwenden kann zum Experimentieren mit Hebelwerken, mit Gleichgewichtsverhältnissen schwerer Massen, mit der schiefen Ebene und den Gesetzlichkeiten des freien Falls. Aber es bleibt beim Experimentieren. Nirgends erzielt er den Durchbruch zu den begrifflichen Formulierungen der Gesetze selbst. Statt textlicher Präzisierungen hilft er sich freigebig mit Zeichnungen, die technische Zeichnungen sein sollten, es aber nicht sind. Er begreift, dass nur die Mathematik ihm helfen könnte, zum Ziel zu gelangen. Aber für das mathematische Denken fehlt es ihm, im Gegensatz zu Brunelleschi und Piero, an natürlicher Begabung. So ist er mit seinen naturwissenschaftlichen Vorstößen im rhapsodischen Stadium des beinahe Erfassten stecken geblieben. In seinen letzten Lebensjahren bei König Franz I. in Frankreich hat er selbst ein reuevolles Bedauern geäußert, dass er dabei so viel Zeit für seine Kunst versäumt habe. Allgemein gesprochen lässt sich sagen, dass die in einer Epoche vorherrschende Naturauffassung maßgeblich von der Struktur des Produzenten abhängt, oder sagen wir von der bestimmten Figur, die bei ihren Zeitgenossen als die des Produzenten gilt. Das findet im 16. Jahrhundert, dem Übergangsjahrhundert von der Renaissance zur Neuzeit, konkrete Bestätigung. Die Grunderfahrung der handwerklichen Produzenten besteht darin, dass, wenn die Arbeit aufhört, weil ihr Werk getan ist, der Mußezustand der Ruhe eintritt. Der statische Inertialbegriff von der Natur der Dinge ist für diese Produzenten nicht das Problem, wohl aber der Kraftaufwand oder Impetus, den ihre Arbeit zu ihrem Anstoß wie in ihrer Dauer von ihnen verlangt und den sie als innewohnende Eigenschaft auf die Bewegungsvorgänge der Natur übertragen. Das klingt wie eine naive Vergröberung der subtilen Erörterungen, die etwa Michael Wolff in seinen fast 400 Seiten umfassenden Untersuchungen zur Impetustheorie und ihrer Geschichte widmet. Aber gerade er betont auch, dass die Impetustheorie mit einer, wie er sagt, Übertragungskausalität verkoppelt ist und dass überhaupt diese Theorie sich weder im Wege der sinnlichen Wahrnehmung noch in dem der begrifflichen Argumentation sich aus dem Gegenstandsbereich der Erfahrung begründen lasse. Mit anderen Worten, die Impetustheorie ist ein Anthropomorphismus der Bewegung. Eine solche Theorie ist nur in einer Epoche akzeptabel, in der die Probleme der Mechanik sozusagen mit den Händen statt mit dem Kopf, das heißt mit den Mitteln der manuellen Praxis überwunden, nicht mit denen des theoretischen Denkens gelöst werden. Da stützt ein technisches Argument sich auf einen vorweisbaren Beispielsfall statt auf eine erwiesene Gesetzmäßigkeit. Damit hat Leonardo als erster gebrochen, aber derselbe Leonardo rekurriert auf den Impetusbegriff zur Erklärung des mechanischen Kraftbegriffs. Der Impetusbegriff kann als Signatur für die Verhaftung in renaissancegemäßen Denkgewohnheiten dienen. Sie dehnt sich noch auf die fortgeschrittensten Mathematiker Italiens wie Tartaglia und Benedetti, Cardano und Ferrari aus, während in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, teilweise in Überschneidung mit ihnen, das neuzeitliche Denken sich anbahnt mit Kopernikus und Kepler und vor allem in Galilei. Was aber ist an dieser Wendung schuld? Was hat sich ereignet, das sie erklärt? Die Antwort ist klar. Eine Änderung des Produktionsverhältnisses hat stattgefunden. Der Handelskapitalismus ist in den Produktionskapitalismus übergegangen. Aber wie erklärt das die mathematische Naturwissenschaft? Ich glaube, sie muss sich daraus erklären lassen. Darf ich erklären, wie? Es ist gar nicht einmal so kompliziert. Man muss nur die aus dem neuen Produktionsverhältnis erwachsene neue Fasson von Produzent genügend scharf ins Auge fassen. Es ist eine höchst widerspruchsvolle Potenz, nämlich ein Produzent, der im wörtlichen Sinne nichts mehr produziert. Vielmehr versieht er seine Kontrolle des Produktionsprozesses allein mit den Mitteln seines Geldes, das er als Kapital verwendet, indem er sämtliche für sein Projekt benötigten Faktoren, gegenständliche, personelle Faktoren und geistige, wie die erforderlichen Patente etc., zusammenkauft. Aus der gehörigen Montierung und Kombinierung dieser Faktoren ergibt sich, ihre Vollständigkeit vorausgesetzt, ein laufender Produktionsprozess, der funktioniert, ohne dass er, der Produzent, an irgendeiner Stelle selbst Hand anzulegen braucht. Denn wenn er dazu genötigt wäre, würde er nicht mehr als kapitalistischer Produzent agieren, vielmehr wäre er in dieser Kapazität gescheitert. Anders gesagt, die Eigenschaft als kapitalistischer Produzent postuliert, dass das zusammenhängende materielle Ganze der Produktion, für die er die Verantwortung trägt, einen funktionell selbsttätigen Mechanismus bildet. Wenn das nicht zutrifft, dann wird es für den Produzenten unmöglich, sein Produktionsunternehmen mit den bloßen Mitteln seines Kapitals zu kontrollieren. Dann wird, im Klartext gesprochen, der ganze Produktionskapitalismus zur Unmöglichkeit. Obgleich dieser Bedingungszusammenhang einen offenkundigen Tatbestand bildet, wird er doch zumeist ignoriert oder wenigstens nicht gebührend beachtet. Ich glaube, in diesem Postulat die Ursache der Entstehung der exakten quantifizierenden Naturwissenschaft zu erkennen. Dieses Postulat betätigt sich in erkennbarer Weise in der Form des technischen Funktionszusammenhangs der gegenständlichen, also der maschinellen Faktoren und in der Koordination der personellen Lohnkräfte. Aber diese Betätigungen sind doch nur praktikabel unter der Voraussetzung, dass die Selbstständigkeit sich auf ihre Möglichkeit von Naturwegen gründen kann. Und wer kümmert sich hierum? Keine mit den genannten Betätigungen befasste Person, also keine innerhalb des Unternehmens beschäftigte Instanz. Es gehört, meine ich, keine allzu tiefe Überlegung dazu einzusehen, dass die fehlende Instanz keine andere als die quantifizierende Naturwissenschaft ist, die zu Beginn der Neuzeit aufspringt, wenn ich mich leicht überspitzt ausdrücken darf. Ich definiere: Die exakte Naturwissenschaft ist die Institutionalisierung des im Produktionskapitalismus enthaltenen Automatisierungspostulats der physischen Produktion. Die Forschungstätigkeit muss sich in unverbrüchlicher Unabhängigkeit und Segregation von den industriellen Interessen abspielen, um ihnen dienen zu können. Da das Postulat jedweder Produktionsunternehmung und ihnen allen gemeinsam unterliegt, in strikter Absehung von ihrer qualitativen Differenzierung gemäß der herrschenden gewerklichen Arbeitsteilung, muss seine Erforschung in den Grundkategorien der gesellschaftlichen Primärabstraktion erfolgen. Das angesichts eines konkreten Naturvorgangs aufgeworfene spezifische Postulat nimmt die Form einer mathematischen Forschungshypothese an, die auf die Kausalität einer Funktionsgleichung und ihres Zahlenwerts lautet und durch einen experimentellen Test auf ihre objektive Realität geprüft werden muss. Wenn wir noch hinzunehmen, dass die intellektuelle Reflexionsform der Primärabstraktion den Begriffen des reinen Verstandes gleichkommt, dann haben wir also mit der Allgemeingültigkeit und objektiven Realität die Eigenschaften beieinander, die gemäß Kant einer Forschungstätigkeit den streng wissenschaftlichen Charakter verleihen. Ein Blick auf Galilei vermag diesen Standpunkt zu bestätigen. Das grundlegend Neue seiner Denkweise gegenüber dem Handwerkerstandpunkt seiner Vorgänger war, dass er seinen Denkstandpunkt von vornherein auf dem Boden der Bewegung einnahm. Das schied ihn vom traditionellen Standpunkt des Handwerkers, ließ ihn die Bewegung als Zustand des Seins auffassen, Seite an Seite mit dem Ruhezustand, also beide im gleichen Maße inertial. Diese Auffassung begründete und befestigte er durch seine Untersuchungen der Fallbewegung schwerer Körper, dem Motu Gravium, die er noch in Pisa 1590 unternahm, also noch vor seiner ganzen Karriere. Dort fand er, dass, abgesehen vom Luftwiderstand, also im leeren Raum, alle Körper gleich schnell fallen. Es gibt nur eine Gravitation, nur ein Fallgesetz. Die dynamischen Gesetze der Natur sind die Bewegungsgesetze, die sich im Ergebnis fortschreitender wissenschaftlicher Erforschung addieren zur Beantwortung des Automatismuspostulats im jeweiligen Fall des vorliegenden Unternehmens. ...1623 in seinem Saggiatore, Goldwaage, bestimmte Galilei die Grundsätze der Methode der neuen Wissenschaft als mathematisches und experimentelles Verfahren. Das hat sich als wahr erwiesen, obwohl zu Galileis Zeiten die Experimente weitgehend Gedankenexperimente waren, schon deshalb, weil es an den erforderlichen Apparaturen mangelte. Erst Newton hat in seiner Optik von 1707 das Modell eines messenden Experimentes geliefert. Den mathematischen Teil seiner Methode führt Galilei im Saggiatore in den bekannten Sätzen ein. Die Philosophie ist in dem großen Buch niedergeschrieben, das immer offen vor unseren Augen liegt, dem Universum. Aber wir können es nur lesen, wenn wir die Sprache erlernt und uns die Zeichen vertraut gemacht haben, in denen es geschrieben ist. Es ist in der Sprache der Mathematik geschrieben, deren Buchstaben Dreiecke, Kreise und andere geometrische Figuren sind. Ohne diese Mittel ist es dem Menschen unmöglich, auch nur ein einziges Wort zu erlernen. Durch ihre Mathematisierung teilt die neuzeitliche Wissenschaft ihre Quantifizierung mit dem Wertbegriff der Warenökonomie, deren Interessen sie direkt und indirekt dient. Da ihre Stammverwandtschaft mit dem Kapital und seiner Produktionsweise in vollständiger Verborgenheit für die Träger der Wissenschaft besteht, erfreuen diese sich der imaginären Unabhängigkeit der Motivation ihres Forschens in seiner klassischen Zeit aufgrund der Universalität ihrer Begriffsform und ihrer existenziellen und ideellen Abständigkeit vom Kapital. Aber ich will sie nicht mit weiteren Einzelheiten strapazieren, sondern möchte meine Ausführungen mit einer säkularen Bemerkung Ernst Cassirers schließen. In seiner 1910 erschienenen und immer noch ergiebigen Untersuchung zur Erkenntnistheorie Substanzbegriff und Funktionsbegriff macht er die Feststellung: Der exakte Begriff der Natur, wo entwurzelt im Gedanken des Mechanismus und ist erst aufgrund dieses Gedankens erreichbar. Die Naturerklärung mag in ihrer späteren Entwicklung versuchen, sich von diesem ersten Schema zu befreien und ein weiteres und allgemeineres an seine Stelle zu setzen. Dennoch bleibt die Bewegung und ihre Gesetze das eigentliche Grundproblem, an dem zuerst das Wissen zur Klarheit über sich selbst und seine Aufgabe gelangt. Die Wirklichkeit ist vollständig erkannt, sobald sie in ein System von Bewegungen aufgelöst ist. Cassirer sagt uns nicht, aus welcher Quelle der Gedanke des Mechanismus selber fließt, aber er beschreibt sein Zentralstück, die Bewegung, nicht mit deren üblichem empirischen Begriff, sondern als reine Bewegung im reinen Raum und reiner Zeit. Und das sind unverkennbare Züge der Physikalität der Tauschhandlung. Mit anderen Worten, beide Teile, der exakte Begriff der Natur und der Gedanke des Mechanismus, wurzeln im selben Ursprungsort, in der Primärabstraktion des Austausches. Ihre Koinzidenz gibt also durchaus kein Rätsel auf. Ich kann sie im Gegenteil als zusätzliche Bestätigung meiner These vom unterschwelligen Zusammenhang der exakten Naturwissenschaft mit der Ökonomie des Produktionskapitals reklamieren. Unterschwellig oder, wenn man will, transzendental ist diese Stammverwandtschaft in der Tat, denn an der Oberfläche sind beide so diffus und unübersetzbar ineinander, wie etwa die ökonomische Definition des Eisens durch seinen Preis und die physikalische durch sein Atomgewicht, um ein triftiges Beispiel zu nennen. Freilich kann nicht ignoriert werden, dass die Naturwissenschaft seit der Mitte unseres des 20. Jahrhunderts nach lang andauernder Anlaufzeit eine einschneidende Veränderung erfahren hat. Die Inertialtheorie der Bewegung ist seit Einstein durch die elektromagnetische Feldtheorie verdrängt worden. Die Ursache des Wandels ist, dass das Eisen- und Maschinenzeitalter im Maße der Vollendung des Automatismus-Postulats ins Atomzeitalter übergegangen ist und wir einen entsprechenden Wandel von den Produktivkräften der Mechanik und der Lohnarbeit zu denen der Elektronik und der Computerisierung durchmachen. In das Zeitalter der Elektronik reicht meine Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie nicht hinüber. Aber ein streng materialistisches Verständnis der wissenschaftlichen Geistesarbeit der Vergangenheit ist unerlässlich, wenn man sich gegenüber den neuen Erscheinungen einen brauchbaren Standpunkt erarbeiten will. Hartnäckig hält sich das aufklärerische Gerücht, das warenproduzierende System der Moderne habe seinen Ursprung in einem Prozess der Zivilisation. Es sei im Gegensatz zur Totschlägerkultur des sogenannten Mittelalters ein Produkt friedlichen Handels und Wandels, bürgerlichen Fleißes, wissenschaftlicher Neugierde, wohlfahrtssteigernder Erfindungen und wagemutiger Entdeckungen gewesen. Und als Träger all dieser schönen Dinge könne das moderne autonome Subjekt gelten, das sich aus ständisch-agrarischen Bindungen zur Freiheit des Individuums emanzipiert habe. Nur zu dumm, dass die aus einer solch geballten Ladung von schieren Tugenden und Fortschritten hervorgegangene Produktionsweise von Massenarmut und globaler Verelendung, Weltkriegen, Weltkrisen und Weltzerstörung gekennzeichnet ist. Die wirklichen destruktiven und mörderischen Resultate der Modernisierung verweisen auf einen anderen Anfang als den offiziellen aus der ideologischen Kinderfibel. Seitdem Max Weber auf den geistigen Zusammenhang von Protestantismus und Kapitalismus hingewiesen hat, ist die Urgeschichte der Moderne erst sehr grob und keineswegs kritisch klassifiziert worden. Mit einer gewissen bürgerlichen Schleue hat man die Motive und Entwicklungen, von denen die moderne Welt hervorgebracht wurde, weitgehend ausgeblendet, um die Morgenröte der bürgerlichen Freiheit und der Entfesselung des warenproduzierenden Systems in falscher Reinheit erstrahlen zu lassen. Es gibt allerdings einen zum offiziellen Geschichtsbild konträren historischen Ansatz, der erkennen lässt, dass die wirklichen Ursprünge des Kapitalismus in der frühen Neuzeit keineswegs einer friedlichen Ausdehnung der Märkte geschuldet, sondern wesentlich kriegsökonomischer Natur waren. Tatsächlich gab es Geld- und Warenbeziehungen, Fernhandel und Märkte schon seit der Antike, in manchmal kleinerem, manchmal größerem Umfang, ohne dass daraus aber jemals ein totalitäres System von Markt- und Geldwirtschaft wie in der Moderne entstanden wäre. Es handelte sich dabei immer nur, wie Marx festgestellt hat, um eine ökonomische Nischenform am Rande agrarischer Naturalwirtschaften. Dass der eigentliche Take-off eines Systems, in dem das Geld als automatisches Subjekt, wie Marx es nennt, auf sich selbst rückgekoppelt wird, nicht allein in der ideellen Revolution des Protestantismus, sondern auch in der Feuerwaffeninnovation des frühmodernen Militärwesens zu suchen sein könnte, erscheint als Faktum und Gedanke durchaus bis zu einem gewissen Grad auch in Max Webers Untersuchungen. Aber Weber hatte als notorischer Ideologe des alten deutschen Imperialismus offensichtlich kein Interesse, diesen Gedanken zuzuspitzen und zu systematisieren. Schon 1913 hatte der Sozial- und Wirtschaftshistoriker Werner Sombart in seinem Werk »Krieg und Kapitalismus« explizit auf die kriegsökonomischen Wurzeln der Moderne aufmerksam gemacht. Aber auch er führte diesen Ansatz nicht weiter, weil er schon kurze Zeit später selbst zu den führenden Kriegsideologen gehörte und anscheinend als dezidierter Antisemit zu den Nazis überging. Es dauerte mehr als ein halbes Jahrhundert, bis der Zusammenhang von kapitalistischer Genesis und politischer Ökonomie der Feuerwaffen erneut aufgegriffen wurde, so vom Ökonomen Karl Georg Zinn im Deutschen und vom Neuhistoriker Geoffrey Parker im englischen Sprachraum. Allerdings sind auch diese Untersuchungen nicht frei von apologetischen Zügen, obwohl sie vernichtendes Material enthalten. Das seit der Aufklärung tradierte schönfärberische Weltbild der Modernisierung darf weiter die Köpfe verkleistern. Man sollte meinen, dass die radikale Gesellschaftskritik marxischer Provenienz dafür prädestiniert gewesen wäre, den von der bürgerlichen Theorie liegengelassenen Ansatz aufzugreifen und weiterzuentwickeln. Schließlich war es Marx, der nicht nur die destruktive Funktionslogik des automatischen Subjekts und die darin eingeschlossene, von den Bedürfnissen losgelöste Tätigkeitsform der abstrakten Arbeit analysiert, sondern auch, etwa im Kapitel über die sogenannte ursprüngliche Akkumulation, die alles andere als zivilisatorische Vorgeschichte des Kapitalismus ungeschminkt dargestellt hat. Freilich bleibt auch in dieser Darstellung der kriegsökonomische Ursprung der Kapitallogik unterbelichtet. Und der Marxismus nach Marx hat diesen Ansatz nicht wieder aufgenommen. Die vorindustrielle Konstitutionsgeschichte des warenproduzierenden Systems war ihm unheimlich, weil seltsam uneindeutig im Sinne der eigenen Doktrin. Es gibt nämlich in der Marx'schen Theorie selbst einen Grund, warum auch der Marxismus den für die bürgerlichen Apologeten unangenehmen Zusammenhang verdrängen musste. Denn ein wesentliches Moment im Konstrukt des historischen Materialismus besteht darin, die Geschichte als eine Abfolge von notwendigen Entwicklungsstufen zu deuten, in der auch dem Kapitalismus sein Platz und sogar eine zivilisatorische Mission zugestanden wird. Zu diesem von der bürgerlichen Aufklärungsphilosophie und von Hegel geerbten Konstrukt, das bloß materialistisch gewendet und sozialistisch verlängert wurde, passt aber äußerst schlecht eine völlig antizivilisatorische Gründungsgeschichte, in der das Kapital, wie Marx sagt, aus allen Poren Blut und Schmutz triefend zur Welt gekommen ist. Erst recht widerspricht es dem historischen Materialismus, wenn die Verwertungslogik und die abstrakte Arbeit nicht durch Produktivkraftentwicklung aus dem Schoß der vormodernen Agrargesellschaft geboren wurden, sondern ganz im Gegenteil als schiere Destruktivkraftentwicklung, die sich äußerlich als fremdes Prinzip erstickend über die agrarische Naturalwirtschaft legte, statt diese über ihre Beschränktheit hinaus weiterzuentwickeln. Das metatheoretische, geschichtsphilosophische Schema zu retten, haben auch die Marxisten die Vor- und Urgeschichte der kapitalistischen Konstitution im Dunkeln gelassen bzw. kontrafaktisch klassifiziert. Offensichtlich war dabei die Angst bestimmend, womöglich einem reaktionären Denken Vorschub zu leisten. Aber das ist eine falsche Alternative, wie sie stets von Neuem aus den Widersprüchen bürgerlicher Ideologie hervorgeht. Aufklärerische Fortschrittsmythologie einerseits, reaktionärer Kulturpessimismus und Agrarromantik andererseits sind nur die beiden Seiten derselben Medaille. Beiden Denkweisen liegt das Bedürfnis nach einer positiven Ontologie zugrunde. Wenn aber der negatorische Impuls durchgehalten wird, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes Wesen ist, bedarf es keines ontologischen Konstrukts mehr. Daraus könnte gefolgert werden, dass die Essentials des historischen Materialismus im Grunde genommen nur für eine einzige Gesellschaftsformation gelten, nämlich die kapitalistische. Abgesehen davon stellt sich natürlich die Frage, wie eigentlich die kapitalistische Produktionsweise aus der politischen Ökonomie der Feuerwaffen hervorgegangen ist. Irgendwann im 14. Jahrhundert muss es irgendwo in einer südwestdeutschen Alchemistenküche einen gewaltigen Knall gegeben haben. Eine unvorsichtig zusammengestellte Mischung aus Salpeter, Schwefel und anderen Chemikalien flog in die Luft. Der wissbegierige Mönch, der dieses Experiment veranstaltete, hieß Berthold Schwarz. Genaueres wissen wir nicht von ihm. Aber jene Explosion ist wahrscheinlich der eigentliche Urknall der Moderne gewesen. Die Chinesen kannten das Schießpulver übrigens schon lange vorher und nutzten es außer für prachtvolle Feuerwerke gelegentlich auch militärisch. Aber sie kamen nicht auf die Idee, mithilfe dieses Explosivstoffes weittragende Distanzwaffen für Projektile herzustellen, deren Wirkung im wahrsten Sinne des Wortes durchschlagend war. Diese Anwendung blieb den frommen Christen Europas vorbehalten. Nachgewiesen ist der Einsatz eines Geschützes erstmals für das Jahr 1334, als Bischof Nikolaus I. von Konstanz damit die Stadt Meersburg verteidigen ließ. Damit war die Feuerwaffe geboren, bis heute das allgemein gebräuchliche Mordwerkzeug. Diese Basisinnovation der Moderne zog zunächst jene militärische Revolution nach sich, die den historischen Aufstieg des Westens kennzeichnen sollte. Schon im Mittelalter hatte man die Folgen von wirksamen Distanzwaffen für die traditionelle gesellschaftliche Ordnung geahnt. Einschlägige ideologische Vorbehalte wurden geltend gemacht, als um das Jahr 1000 aus dem Orient die Armbrust als neuartige Distanzwaffe auftauchte. Das Zweite Lateranische Konzil verbot 1129 den Einsatz dieses Kriegsinstruments als unritterliche Waffe. Nicht umsonst wurde seither die Armbrust zur Hauptwaffe der Räuber, Outlaws und Rebellen. Die Feuerwaffe machte das stolze, gepanzerte Rittertum vollends militärisch lächerlich. Noch im Dreißigjährigen Krieg lässt Grimmelshausen seinen Simplicissimus über die eigene militärische Karriere vom Waldbauernkind zum Offizier sagen: Aber diese Ursache macht mich so groß, dass jetziger Zeit der geringste Rossbub den allertapfersten Helden von der Welt totschießen kann. Wäre aber das Pulver noch nit erfunden gewesen, so hätte ich die Pfeife wohl im Sack müssen stecken lassen. Allerdings befanden sich die Feuerrohre nicht mehr in den Händen von Außenseitern. Denn sobald sich die Möglichkeiten der neuen Waffentechnik abzeichneten, gab es kein Halten mehr. Aus Furcht ins Hintertreffen zu geraten, rissen sich die großen und kleinen Herrscher um die explosiven Wunderwaffen. Da hätte kein Konzil mehr geholfen. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich das Know-how der neuen Vernichtungsmaschinen. Besonders in den oberitalienischen Städten der Renaissance mit ihrer relativ fortgeschrittenen handwerklichen Kunstfertigkeit schritt auch die Technologie der Feuerwaffen rascher als anderswo voran. Alle Leistungen und Entdeckungen in dieser Geburtsepoche der modernen Welt wurden überlagert von der Kunst, Kanonen zu bauen und einzusetzen. Anfang des 16. Jahrhunderts beschreibt der norditalienische Theoretiker Antonio Cornasano diese alles entscheidende Rolle der Feuerwaffen. Er besingt die Kanone geradezu und bezeichnet sie recht persönlich als Madama la Bombarda, die zum Sohn das Gewehr hat. Diese teuflische Kunst hat alle anderen ausgeschaltet und öffnet den Feinden die befestigten Städte und macht mit ihrem Dröhnen ganze Armeen erzittern, wie Rudolf zur Lippe schreibt. Immer bessere Gewehre wurden gebaut und vor allem immer größere Kanonen, die immer weiter schießen konnten. Die größten Feldgeschütze bekamen sogar Eigennamen. Im Gegenzug entwickelte sich die Technik des Festungsbaus. So war der erste Schub der Modernisierung identisch mit einem Rüstungswettlauf und dieser Vorgang hat sich bis heute geradezu als Wesensmerkmal der Moderne periodisch wiederholt. Je größer und technologisch ausgereifter aber die Kanonen und Bollwerke wurden, desto deutlicher trat auch der gesellschaftsverändernde Charakter dieser sogenannten militärischen Revolution zutage. Es stellte sich sehr schnell heraus, dass die Innovation der Feuerwaffen keineswegs bloß auf eine Veränderung der militärischen Technologie beschränkt blieb. Die daraus folgende Umwälzung in der Organisation und Logistik des Krieges schnitt noch viel tiefer in die Verhältnisse ein. Bis dahin waren in fast allen agrarischen Gesellschaften die bürgerliche und die militärische Organisationsform der Gesellschaft weitgehend identisch gewesen. In der Regel war jeder freie Vollbürger auch eine kriegspflichtige Militärperson. Ein Heer sammelte sich nur, wenn die jeweilige oberste Instanz in Gestalt von Kaiser, König, Herzog, Konsul und so weiter, die Männer zu den Waffen rief, um einen Kriegszug zu führen. Zwischen diesen Gelegenheiten existierte normalerweise kein nennenswerter militärischer Apparat. Zwar hatten einige Großreiche wie das chinesische oder das spätrömische bereits mehr oder minder starke Armeen ständig unter Waffen, aber so aufwendig diese militärische Dauerbelastung des Öfteren auch sein mochte, sie konnte doch die allgemeine Produktions- und Lebensweise nur äußerlich berühren. Der entscheidende Unterschied liegt im Problem der Ausrüstung. Der vormoderne Krieger brachte seine Waffen mit und trug sie auch im Alltag oder bewahrte sie zu Hause auf. Helm, Schild und Schwert konnten nahezu in jeder Dorfschmiede produziert werden. Und jeder Hirtenjunge wusste, wie man Pfeil und Bogen oder eine Schleuder herstellt. Auch die gesamte Logistik der Kriegführung konnte dezentral organisiert werden. Dies entsprach ganz den weitgehend dezentralen Verhältnissen in einer agrarischen Hochkultur. Die Zentralgewalt, selbst die despotische, war hier immer nur begrenzt wirksam. Und ihr Arm reichte kaum in das alltägliche Leben hinein. Damit war es nun für immer vorbei. Musketen und vor allem Kanonen konnte man nicht mehr in jedem Dorf herstellen und zu Hause aufbewahren oder sie gar gewohnheitsmäßig bei sich tragen. Das Mordwerkzeug war plötzlich überdimensional geworden und überstieg den Rahmen der menschlichen Verhältnisse. In der Kanone finden wir also gewissermaßen den Archetypus der Moderne, nämlich das Werkzeug, das seinen Schöpfer zu beherrschen beginnt. Es entstand eine neuartige Rüstungs- und Todesindustrie, die das Urbild oder die Matrix der späteren Industrialisierung bildete und deren Leichengeruch die modernen Gesellschaften einschließlich der Weltmarktdemokratien unserer Tage nie mehr losgeworden sind. Der militärische Apparat begann, sich von der bürgerlichen Organisation der Gesellschaft loszulösen. Das Kriegshandwerk wurde zum spezialisierten Berufsstand und die Armee zu einer ständigen Einrichtung, die die übrige Gesellschaft zu dominieren begann, wie Geoffrey Parker in seiner Untersuchung zeigt. Im Zusammenhang mit dieser Entwicklung nahm die Größe der Armeen in ganz Europa zu. Die bewaffneten Streitkräfte einiger Staaten wuchsen zwischen 1500 und 1700 um das Zehnfache und die Strategien für den Einsatz dieser größeren Armeen wurden ambitionierter und komplexer. Schließlich führte die militärische Revolution dazu, dass sich die Auswirkungen des Krieges auf die Gesellschaft in dramatischer Weise verschärften. Die Kosten stiegen, die Schäden mehrten sich und die größeren Armeen stellten höhere Anforderungen an die Verwaltung. Auf diese Weise wurden die gesellschaftlichen Ressourcen in einem nie dagewesenen Umfang für militärische Zwecke umgeleitet. Sicherlich hatte es auch früher schon gelegentlich eine Art Vergeudungsmilitarismus gegeben, aber niemals derart dauerhaft und mit einem derart hohen Anteil am Sozialprodukt. Der neue Rüstungs- und Militärkomplex entwickelte sich rasch zum unersättlichen Moloch, der ungeheure Mittel verschlang und dem die besten gesellschaftlichen Möglichkeiten geopfert wurden. Trotz oder gerade wegen ihrer vielen Heldengesänge und ihres kriegerischen Habitus waren die vormodernen Kulturen in einem viel geringeren Ausmaß auf Rüstungskonsum zugeschnitten gewesen und ihre Kriege könnten fast wie harmlose Raufereien erscheinen. Karl Georg Zinn zieht in dieser Hinsicht einen für die Moderne wenig schmeichelhaften Vergleich. Gemessen an der waffentechnischen Entwicklung vom 14. Jahrhundert an, stellte das Mittelalter eine relativ schwächliche Militärmacht bereit. Krieg und Rüstung belasteten die Gesellschaft im Mittelalter weitaus weniger als in der Neuzeit. Der Anteil des landwirtschaftlichen Mehrprodukts, der für die Vernichtungszwecke verbraucht wurde, blieb während des Mittelalters relativ gering, sonst hätten weder die für den agrartechnischen Fortschritt notwendigen Investitionen erfolgen können, noch wären so viele Kathedralen, neue Städte und Stadtbefestigungen errichtet worden. Vor allem sticht aber beim Vergleich von Mittelalter und Neuzeit die grundlegend verschiedene Qualität des technischen Fortschritts hervor. Landwirtschaftliche Neuerungen im Mittelalter und städtische Rüstungs- und Luxustechnik bei Vernachlässigung der Landwirtschaft in der Neuzeit. Madama la Bombarda verschlang aber nicht nur einen unverhältnismäßig großen Teil des gesellschaftlichen Produkts, sondern sie gab auch der bis dahin sehr begrenzten Geldwirtschaft den entscheidenden Schub. Vermittels der steigenden landwirtschaftlichen und handwerklichen Produktivität allein wäre dieser Durchbruch des Geldes zur beherrschenden anonymen Macht niemals möglich gewesen. Über die Jahrtausende hinweg hat es zwar immer wieder technische Neuerungen gegeben, aber in der Regel zogen es die Menschen vor, den Produktivitätsgewinn für Mußezeit und sinnliches Wohlleben statt für die Akkumulation von Geldkapital zu verwenden. Eine derart verrückte Form der Entwicklung von Produktivkräften konnte nur zwangsweise von außen durchgesetzt werden. Und die aus der Gesellschaft herausgelöste neue Rüstungs- und Militärmaschine bot die besten Voraussetzungen dafür. Weil die Produktion der Feuerwaffen nicht mehr dezentral im Rahmen der agrarischen Haus- und Naturalwirtschaft zu betreiben war, musste sie gesellschaftlich konzentriert werden. Dasselbe galt für die stehenden Heere und Militärapparate, deren Angehörige nunmehr hauptberufliche Killer waren – und sich aus keiner eigenen hauswirtschaftlichen Produktion mehr ernähren konnten. Das einzig mögliche Medium für die Reproduktion der herausgelösten Militärmaschine war das Geld. Der Abstraktion des Feuerwaffenapparats von den materiellen gesellschaftlichen Bedürfnissen entsprach die Abstraktionsform Geld als adäquates Medium. Die permanente Rüstungsökonomie der Kanonen und strukturell verselbstständigten Großarmeen wurde also gesellschaftlich in eine entsprechende Ausdehnung der Geldvermittlung übersetzt. Sie speiste sich zwar aus verschiedenen Quellen, die aber allesamt den Konsequenzen der sogenannten militärischen Revolution entsprangen. Die frühmodernen Söldnerführer, die Condottieri, ebenso wie ihre Untergebenen, die einfachen Kanoniere und Musketiere, waren die ersten ganz aus der agrarischen, naturalen Reproduktion freigesetzten und also bindungslos gewordenen Subjekte. Damit bildete ihre Daseinsform den Prototyp der Subjektform überhaupt, die erst in der Moderne als Abstraktion der Tätigkeit von den Bedürfnissen zum allgemeinen gesellschaftlichen Prinzip werden sollte. In den Analysen des Kulturhistorikers Rudolf zur Lippe wird deutlich, wie sich die neuen blutigen Handwerker des Todes in die Urformen der modernen Lohnarbeit und ihres Managements verwandelten. Die Planung von Kriegshandlungen war bereits unter dem Primat von Gewinnkalkulation gebändigt. Ritterliche Ehrenvorstellungen und standesgemäßes Draufgängertum waren dafür nicht gefragt. Der nicht funktionalisierte Rest feudaler Haltung, das heißt unmittelbarer Bezüge auf Personen und Sachen, für die man kämpfte, verschwand von einer Generation letzter Ritter zur nächsten immer mehr. Tatsächlich hatte die Masse der Krieger sich in Soldaten, das heißt Soldempfänger, verwandelt und die Führer wurden aus den Kassen der Staaten und Kontore bezahlt. Die erste technische Erfindung, die von einschneidender praktischer Bedeutung war, wurde auf dem Gebiet eingeführt, in dem längst so etwas wie abstrakte Arbeit und beliebig auswechselbare Lohnempfänger existierten. Die Kanone entsprach technisch dem Ziel von Kriegen, in denen es um etwas so vergleichsweise Abstraktes wie die Akkumulationsschranken des Handelskapitals ging. Da die Anzahl von Landsknechten in einer Streitmacht nur noch repräsentierte, wie viele der Auftraggeber bezahlen konnte, war die abstrakte Zusammenfassung von Schlagkraft in der Vernichtungsmaschine Kanone die logische Konsequenz. Für den Zusammenhang von Feuerwaffeninnovation und abstrakter Arbeit war freilich nicht das alte Handelskapital die logische Causa prima, wie es hier noch im Sinne einer Ontologie des historischen Materialismus behauptet wird. Nicht entsprach die abstrakte Tötungsmaschine Kanone einem bereits abstrakten Akkumulationsinteresse des Handelskapitals, sondern umgekehrt war die Entstehung dieser Interessenform selbst der militärischen Revolution und ihren gesellschaftlichen Folgeprozessen geschuldet. An diesem Punkt müsste der historische Materialismus an sich selber irre werden, denn seine Unterstellung einer ökonomischen Basis, in diesem Fall des frühmodernen Handelskapitals, geht dabei nicht konform mit einer Dialektik von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen, die in Wahrheit erst ein spätes Resultat der kapitalistischen Produktionsweise war. Welches sollen denn die Produktivkräfte gewesen sein, die ihrerseits das abstrakte Akkumulationsinteresse des frühmodernen Handelskapitals hervorgebracht haben? Der Kompass vielleicht? Oder die Erfindung der Brille? Es gibt den unterstellten Kausalnexus hier noch gar nicht. In Wahrheit konnte das abstrakte Akkumulationsinteresse und damit das freie Unternehmertum der modernen Geldwirtschaft gar nicht unmittelbar aus den mittelalterlichen städtischen Kaufleuten und Handwerkern hervorgehen. Denn diese Gruppen in den Nischen der Agrargesellschaft blieben durch Gilden und Zünfte in ein borniertes System wechselseitiger Verpflichtungen und Traditionen eingebunden. Die entsprechenden Märkte waren nicht durch freie Konkurrenz gekennzeichnet, ebenso wenig durch eine abstrakte Akkumulationslogik. Erst in dem Maße, wie Clans von Kaufleuten, zum Beispiel die berüchtigten Fugger, zu Kriegsfinanziers der Feuerwaffenherrschaft aufstiegen, wurde das Interesse auf schiere Geldakkumulation umgeschaltet. Als Gläubiger der Fürsten waren diese Finanziers an einer möglichst exorbitanten, zu versilbernden Kriegsbeute interessiert. Dieses von allen gesellschaftlichen Bindungen losgelöste, abstrakte Gewinnkalkül wiederholte sich bei den Söldnerführern. Die abstrakte Rationalität der modernen Betriebswirtschaft kam aus den Gewehrläufen und Kanonenrohren von berufsmäßigen Mordbrennern, nicht aus dem Interesse an gesellschaftlicher Wohlfahrt. Die Betätigung der Musketen und Kanonen war gewissermaßen die Frühform der abstrakten Arbeit. Vor diesem Ausdruck stutzen noch heute die meisten Menschen, obwohl nicht schwer zu begreifen ist, was er sagen will. Abstrakte Arbeit ist eine Tätigkeit, die gegen Geld verrichtet wird und bei der das Geldinteresse entscheidend, also der Inhalt, relativ gleichgültig geworden ist. In der Urform moderner Geldsubjektivität ging diese Gleichgültigkeit unmittelbar bis zur Vernichtung, wobei auch die eigene in Kauf genommen wurde. Die Objektivierung der Welt für eine gleichgültige Plusmacherei schloss die Selbstobjektivierung durch das Todesrisiko ein. Das identische Subjekt-Objekt der Geschichte waren prototypisch die Todesunternehmer und Todesarbeiter gleichermaßen, die Söldnerführer alias Manager ebenso wie die Soldaten alias Lohnarbeiter. Es ist gleichgültig, gegen wen und wofür man Krieg führt, in welchen Produktionszweig investiert wird, welche Art von Arbeit man verrichtet, Hauptsache die Kohle stimmt, mag darüber auch die eine oder andere Welt zugrunde gehen. Dieser Nihilismus des Geldes verkleidete sich zuerst noch in Bilder des bäuerlichen Lebens. Vor der Kohle war das Heu der Slang-Ausdruck für das abstrakte Geldinteresse. Geld wie Heu wollte man machen. Sonst war alles egal, wie ein Lied der Landsknechte verrät. Wir haben keine Sorgen, wohl um das Römische Reich. Es sterb heut oder morgen, das gilt uns alles gleich. Und ging es auch in Stücke, wenn nur das Heu gerät, daraus drehen wir ein Stricke, der es zusammennäht. Die einfachen Soldaten in den entstehenden Militärapparaten verrohten und wurden gleichzeitig mangels eigener Produktionsmittel sozial degradiert. Sie waren auch die ersten, die arbeitslos werden konnten. Wenn kein Geld mehr in den Kassen der Kriegsherren war, schmolzen die Arbeitsplätze in den Armeen dahin. Viele Musketiere und Kanoniere wurden Opfer von Massenentlassungen. Sie standen dann ohne jede Absicherung buchstäblich auf der Straße und waren gefürchtet als herumstromernde Bettler, Räuber und Gelegenheitstotschläger. Der Typus des entwurzelten und oft arbeitslosen Soldaten war eine Massenerscheinung. Kriegsbeute und Verschuldung bei den handelskapitalistischen Kriegsfinanziers waren aber unzureichend, um die Militärmaschine am Laufen zu halten. In demselben Maße, wie diese Maschine gefüttert werden musste, wurde die gesamte gesellschaftliche Reproduktion für diesen Zweck abgeschöpft und eben deshalb gleichzeitig der Geldform unterworfen. Zunächst hieß das, die bisherigen naturalen Abgaben zu monetarisieren. War die naturalwirtschaftliche Steuer noch an den realen agrarischen Ertrag gebunden, so abstrahierte die Geldsteuer völlig von den natürlichen Bedingungen und übertrug damit die Logik des militärischen Apparats auf den lebensweltlichen Alltag. Der unersättliche Geldhunger der Feuerwaffenherrschaft wurde zum bestimmenden Moment. Nach neueren Berechnungen stieg die steuerliche Belastung zwischen dem 15. und dem 18. Jahrhundert um nicht weniger als 2200%. Dass dieses Aufzwingen der Geldform die Menschen demoralisierte, geht aus zahlreichen Zeugnissen hervor. Noch Rousseau erzählt in seinen autobiografischen Bekenntnissen, wie er in seiner Jugend auf der Vagabondage durch Europa die Leiden der ausgepowerten Landbevölkerung kennenlernte. Nach mehreren Stunden trat ich, müde und vor Hunger und Durst fast sterbend, bei einem Bauern ein. Ich bat den Bauern, mir ein Mittagessen gegen Bezahlung zu geben. Er bot mir abgerahmte Milch und grobes Gerstenbrot an und sagte mir, das sei alles, was er habe. Der Bauer, der mich ausfragte, schloss aus meinem Appetit auf die Wahrheit meiner Angaben. Nachdem er erklärt hatte, er sehe wohl, dass ich ein guter, ehrlicher junger Mann sei und nicht gekommen, um ihn zu betrügen, öffnete er eine kleine Falltür neben seiner Küche, stieg hinab und kam einen Augenblick danach mit einem sehr einladenden Schinken und einer Flasche Wein zurück. Dazu fügte er noch einen ziemlich dicken Eierkuchen. Als es zum Bezahlen kam, erfasste ihn seine Unruhe und seine Furcht wieder. Er wollte kein Geld, sondern wies es mit außerordentlicher Verlegenheit zurück, und ich konnte mir nicht denken, wovor er sich fürchtete. Endlich stieß er schaudernd die schrecklichen Worte »Kommissar« und Kellerratten hervor. Er gab mir zu verstehen, dass er seinen Wein wegen der Beamten, sein Brot wegen der Steuer verstecke und dass er ein verlorener Mann sei, wenn man den Verdacht hege, dass er nicht Hungers sterbe. Ich verließ sein Haus so entrüstet wie gerührt und beklagte das Los dieser schönen Gegenden, an die die Natur ihre Gaben verschwendet hat, um sie zur Beute der barbarischen Steuerpächter zu machen. Diese Steuerpächter bildeten nach den Kriegsfinanziers und Condottieri einen weiteren Prototypen des freien Unternehmertums, indem sie dem Staat gegen eine Pauschale das Recht zur Eintreibung des Geldes abkauften. Und wer nicht bezahlen konnte, dem wurde vom Gerichtsvollzieher notfalls die letzte Kuh oder das Handwerkszeug konfisziert, um daraus Geld zu machen. Aber auch die Verwandlung der Naturalleistungen in Geldsteuern und deren exorbitante Erhöhung konnte den Geldhunger der Kriegsmaschinen nicht befriedigen. Die Militärdespotien der Modernisierung gingen dazu über, eigene Produktionsunternehmen außerhalb der Gilden und Zünfte zu gründen, deren Zweck nicht mehr der Bedürfnisbefriedigung, sondern einzig und allein Geldbeschaffung war. Diese staatlichen Manufakturen und Plantagen produzierten erstmals für einen großräumigen, anonymen Markt, der schließlich zur Voraussetzung der freien Konkurrenz werden sollte. Und weil sich niemand freiwillig für die billige Lohnarbeit hergab, setzte man Sträflinge, gefangen gehaltene Geisteskranke und in der Peripherie auch Sklaven ein. Es wurden sogar eigens Delikte erfunden, um massenhaft Zwangsarbeiter zu bekommen. Die Herren Direktoren der neuen Zucht- und Arbeitshäuser für den im Zuge der gesellschaftlichen Zwangsmonetarisierung entstehenden freien Markt vervollständigten die illustre Gesellschaft von Prototypen des freien Unternehmertums. Die Condottieri, die sich und ihre Privatarmeen an den meistbietenden Stadt- oder Landesherrn verkauften, waren eine Übergangserscheinung. Bald nahmen die zunächst nur als Auftraggeber in Erscheinung tretenden fürstlichen Administrationen die Sache selbst in die Hand. Was später zum Entwicklungsgesetz der modernen Ökonomie werden sollte, setzte sich zuerst auf der Ebene der mit Feuerwaffen Krieg führenden Mächte durch. Die großen Fische fraßen die kleinen. Einmal durch die selbsttragende Dynamik der sogenannten militärischen Revolution in Gang gesetzt, prallten die frisch gebackenen frühmodernen Staatsgebilde in einer Expansionsbewegung aufeinander. In bis dahin beispiellosen Blutbädern maßen sie ihre erstmals großtechnologisch fundierten Kräfte, um die Vorherrschaft in Europa neu auszukämpfen. Zutreffend hat der liberal-konservative Schweizer Historiker Jakob Burckhardt vom Staatsbildungskrieg der frühen Neuzeit gesprochen, denn damals entstanden die Grundstrukturen der heute noch gültigen Machtgebilde und dessen, was wir als Kehrseite der monetarisierten Reproduktion Politik nennen. Beschleunigt wurde diese Dynamik durch die Entdeckung Amerikas. In demselben Maße, wie die moderne Kriegstechnik ins Rollen kam, entwickelte sich aus dem Geldhunger der Militärmaschinen auch die koloniale Expansion in die beiden Teile Amerikas, die ohne Feuerwaffen undenkbar gewesen wäre. Bekanntlich metzelten Abenteurer wie Pizarro mit ein paar Kanonen und einer Handvoll Musketiere ganze Indianervölker nieder. Rüstungsökonomie und Kolonialismus schaukelten sich gegenseitig hoch. Der permanente Transit über den Atlantik erforderte riesige Flottenprogramme, die wiederum nur mit abstrakter Geldökonomie bewerkstelligt werden konnten. Der Staatsbildungskrieg nahm transkontinentale Dimensionen an. Hinter der Logik der Kanonen lauerte die Hybris der Weltherrschaft. So war der Siebenjährige Krieg von 1756 bis 1763 zwischen Preußen und England auf der einen und Österreich, Russland und Frankreich auf der anderen Seite der erste eigentliche Weltkrieg, weil er gleichzeitig in Europa und in den Kolonien der neuen Welt stattfand. Die Geschichte bestand nun aus einer immer rascheren Folge von militärischen Konflikten. Geoffrey Parker zufolge ist die Neuzeit sowohl hinsichtlich der Häufigkeit als auch der Dauer und des Ausmaßes der Kriege die am wenigsten friedliche in der gesamten Menschheitsgeschichte. Diese Verdichtung des Krieges und die Militarisierung der Ökonomie gingen notwendigerweise mit einer Zentralisierung der Gesellschaft einher. Nicht nur äußerlich, also im zwischenstaatlichen Bereich, fraßen die großen Fische die kleinen. Auch im Innern der von der Kanone definierten Staatsgebilde wurde die Herrschaft neu formiert. Bis zum 16. Jahrhundert hatte es keine organisierte Verwaltung von oben nach unten gegeben. Die Leute mussten Abgaben leisten in der Form von Naturalien oder Arbeitsdiensten, ansonsten blieben sie ihrem Alltag sich selbst überlassen. Die meisten Angelegenheiten wurden von ebenso beschränkten wie autonomen Institutionen geregelt. Es existierten sogar große Regionen mit freien Bauern und Handwerkern, die selbstständig bewaffnet waren und gar keinen Feudalismus kannten. Der repressive Charakter der Strukturen bestand hier vor allem in der Enge der blutsverwandtschaftlichen Verhältnisse. Modernisierung hieß zunächst nichts anderes, als diese Formen einer bornierten Autonomie von oben und außen gewaltsam zu zerstören, um die Menschen den Erfordernissen jener politischen Ökonomie der Feuerwaffen zu unterwerfen, also der monetären Besteuerung. Und sie schließlich in direkte Verausgabungseinheiten von abstrakter Arbeit zwecks Geldvermehrung zu verwandeln. Von den Bauernkriegen des 15. und 16. Jahrhunderts bis zu den sogenannten Maschinenstürmern des frühen 19. Jahrhunderts wehrten sich die unabhängigen Produzenten in verzweifelten Aufständen gegen ihre Zurichtung zum Funktionsmaterial der Kriegsmaschine und ihrer abstrakten Geldökonomie. Dieser Widerstand wurde blutig erstickt. Die auf der Basis der Feuerwaffeninnovation entstandenen absolutistischen Staatsapparate setzten ihre Imperative gewaltsam durch. Hinter dem allgegenwärtigen modernen Zwang zum Geldverdienen steht letztendlich die Logik der donnernden Kanone. Die davon ausgelöste Dynamik gesellschaftlicher Veränderungen begann im 18. Jahrhundert ihre Väter zu fressen. Das System der politischen Ökonomie, eines aus der Gesellschaft herausgelösten, nur noch mittels abstrakter Arbeit zu betreibenden Rüstungs- und Militärapparats, verselbstständigte sich von seinem ursprünglichen Zweck. Aus dem Geldhunger der frühmodernen Militärdespotien wurde das Prinzip der Verwertung des Werts, das seit dem frühen 19. Jahrhundert als Kapitalismus firmierte. Die starre Hülle des staatlich-militärischen Dirigismus wurde nur gesprengt, um die nunmehr verselbstständigte Geldmaschine als puren Selbstzweck einer aus allen sozialen und kulturellen Bindungen herausgelösten Ökonomie weiterlaufen zu lassen und der anonymen Konkurrenz freie Bahn zu geben. Dieser totalen Konkurrenz sind bis in ihren Begriffsapparat hinein die Keinsmale ihrer Abkunft aus dem totalen Krieg ins Gesicht geschrieben. Nicht umsonst hatte Thomas Hobbes als Begründer der modernen liberalen Staatstheorie den Krieg aller gegen alle als den menschlichen Naturzustand bezeichnet. Es waren die Protagonisten der sogenannten Aufklärung, die im 18. Jahrhundert die Imperative der herausgelösten Ökonomie in eine abstrakte philosophische Ontologie des autonomen Subjekts übersetzten, das doch immer schon als ein von der totalitären Wertform vordefiniertes gesetzt ist. Der Sozialismus andererseits machte sich nur die Staatsmetaphysik als den anderen Pol derselben bürgerlichen Ontologie zu eigen und damit die kriegsökonomischen Ursprünge der modernen Welt. Nicht umsonst hat der Arbeiterbewegungsmarxismus ganz unbefangen und positiv von den Armeen der Arbeit gesprochen. Für die heutigen Weltmarktdemokratien ist der ehedem herausgelöste Selbstzweck von Verwertung und abstrakter Arbeit als eine längst verinnerlichte Zumutung vollends selbstverständlich geworden. Sie haben nicht nur die Monetarisierung aller Lebensbereiche, sondern auch die dazugehörige bürokratische Menschenverwaltung auf die Spitze getrieben. Alle Rechte und Freiheiten, alle angebliche Selbstbestimmung und Eigenverantwortung, alle Politik und alle Parteiprogramme sind immer schon auf dieses stumme A priori bezogen. Radikale Kapitalismuskritik bleibt so lange blockiert, wie sie die ontologische Basis bürgerlicher Subjektivität teilt. Die meisten linken Kritiker der bürgerlichen Ontologen sind selber welche. Implizit oder sogar explizit wollen sie sich immer noch bei den ontologischen Konstrukten der bürgerlichen Aufklärung rückversichern und nehmen deshalb eine agnostische Haltung gegenüber den wirklichen Ursprüngen der Moderne ein, indem sie den Kapitalismus kontrafaktisch direkt aus der Agrargesellschaft hervorgehen lassen. Eine emanzipatorische Antimoderne wird demgegenüber nicht etwa eine rückwärtsgewandte Ideologie pflegen, sondern mit der negativen Dialektik über Adorno und über den historischen Materialismus hinaus ernst machen. Das heißt, mit der aufklärerischen Subjektontologie endgültig brechen. Und dazu gehört auch eine Neubewertung der Geschichte, von der die Abkunft der Moderne aus der politischen Ökonomie der Feuerwaffen nicht mehr ausgespart wird. Waren mal wieder 2 Stunden Sachzwang FM. Sachzwang FM heute zum Thema der Genese des Frühkapitalismus mit dem Titel Urknall der Moderne. Wir hörten 2 Beiträge. Der spätere kam von Robert Kurz und der erste kam von Alfred Sohn Redl aus den 80er Jahren bereits. Alfred Sohn Redl mit Betrachtungen zur Renaissance vor allem. Das Ganze mit dem Titel Von der Wiedergeburt der Antike zur neuzeitlichen Naturwissenschaft. Robert Kurz hat den Startschuss im wahrsten Sinne des Wortes der warenproduzierenden Gesellschaft, das heißt der Moderne, des Kapitalismus sozusagen, dem hingegen mit der Erfindung des Schießpulvers verortet, zeitlich verortet. Und sein Beitrag hieß Der Knall der Moderne mit Moneten und Kanonen. Ein Blick in die Urgeschichte der abstrakten Arbeit. Sachzwang FM heute also als Geschichtsunterricht. Dr. Indoktrinator als automatische Lesemaschine, schon etwas heiser, verabschiedet sich nun, bis es wieder mal heißt Sachzwang FM. Wir freuen uns, wenn ihr und sie wieder einschalten. Tschüss. Ach ja, die Hintergrundmusik kam heute in der ersten Stunde von Cul-de-Sac und in der zweiten Stunde von der holländischen Band Gore.